Rundfunk auf NDR 3. Unser Programm heute, gleich zu Beginn, ein Stück Kulturgeschichte des Alltags. Der schwarze Bohnentrunk, das Genussmittel Kaffee. Um 11.30 Uhr dann eine Folge der Englischreihe Moonshine mit dem Titel A School Teacher of 76. Um 11.45 Uhr ein Ratespiel der Reihe Verkehrserziehung für Grundschüler. Rate mal, was ich für eine Straße bin. Und um 12.05 Uhr im Schulfunk für alle der Musikreport. Diesmal mit Musik über Ungarn. Das war der Überblick und jetzt zuerst Kulturgeschichte des Alltags. Der schwarze Bohnentrunk. Die Ballade vom schwarzen Bohnentrunk. Der eine, der liebt teure Weine, ein anderer rühmet starkes Bier, so zieh ich beiden doch alleine den schwarzen Trank der Bohnen für, die uns aus weit entfernten Enden die Araber und Türken senden. Der schwarze Bohnentrank. Was damit wohl gemeint ist? Der Kaffee natürlich. Das hitzige Mohrengetränk, wie es früher auch einmal genannt wurde. Und das heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Und wem haben wir seine Bekanntschaft zu verdanken? In unserer Kaffeeballade wird es schon gesagt, den Arabern und Türken. Die ursprüngliche Heimat des Kaffees war jedoch weder Arabien noch die Türkei, sondern Afrika, genauer gesagt Abyssinien, in dessen Hochland der Kaffeestrauch immer noch wild wächst. 600 Jahre ist es her, dass von dort fromme Mohammedaner auf ihrer Pilgerfahrt nach Mekka in ihrem Reisegepäck Kaffeebohnen mitnahmen. Da der Islam den Genuss von Alkohol strikt verbietet, stürzten sich auch die Araber begeistert auf dieses neue Getränk. Half es ihnen doch, bei den langen Gebetsübungen wach zu bleiben. Die Nachfrage war so groß, dass bald der Kaffeestrauch auch auf der arabischen Seite des Roten Meeres angebaut wurde. Die Osmanen, die Türken unter den Pilgern, nahmen den Kaffee mit nach Hause, wo das Getränk so beliebt war, dass es sich von hier aus über das gesamte Reich der Osmanen verbreitete, das zu dieser Zeit über Kleinasien hinaus bis weit in den Balkan hineinreichte und sich in Richtung Ungarn ausweitete. Von den Osmanen wiederum lernten Kaufleute aus Venedig und Marseille den Kaffee kennen. Und auf diesem Wege gelangte er schließlich auch zu uns. Die früheste Kunde vom Kaffee enthält der Reisebericht des Arztes Leonhard Rauwulf aus Augsburg. Er beschrieb 1582 die Kaffeetrinkgewohnheiten der Araber so. Unter anderem haben's ein gut Getränk, welches sie hochhalten. Das ist nahe wie Dinten so schwarz und in Gebresten, sonderlich des Magens, gar dienstlich. Dieses pflegens ohne alle Scheu auch an offenen Orten zu trinken. Aus irdenen und porzellanischen tiefen Schälein. So warm, als sie's können leiden. Setzen oft an, tun aber kleine Schlück und lassen's gleich weiter herumgehen, wie sie nebeneinander im Kreis sitzen. Auch die Europäer kamen sehr schnell auf den Geschmack dieses Gut-Getränks. Im 18. Jahrhundert konnte Arabien den steigenden Kaffeebedarf schon nicht mehr decken. Deshalb begannen die Holländer in ihren ostasiatischen Besitzungen Kaffee anzupflanzen und die Franzosen auf den Inseln in der Karibik. Da war denn der Weg auf das amerikanische Festland nicht mehr weit. Heute wird Kaffee rund um den Äquator angepflanzt, und zwar zwischen dem 30. Grad nördlicher und südlicher Breite, im sogenannten Kaffeegürtel. Das Auge selbst kann sich erquicken, wie rötlich leuchtend, hell und klar die Frucht am Baum lässt sich erblicken. Man wird an ihr vergnügt gewahr, dass sie nicht, wenn man sie vergleichet, dem Purpur unserer Kirsche weichet. Der Kaffeebaum oder Kaffeestrauch ist ein schön anzusehendes Gewächs mit hochglänzenden, dunkelgrünen Blättern, die an Lorbeer erinnern. Die schlanken Zweige tragen gleichzeitig weiße, duftende Blüten, unreife grüne, halbreife gelbe und hochrote, reife Kirschfrüchte. Die Frucht lässt sich tatsächlich mit unserer Kirsche vergleichen, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht einen, sondern zwei Kerne umschließt, zwei Kaffeebohnen. Am besten gedeiht die Kaffeepflanze in Höhenlagen zwischen 800 und 2000 Meter bei feuchtwarmem Klima. Eine Kaffeeplantage verlangt aufwendige Pflege. Der Boden muss stets frei von Unkraut, gut gewässert und gedüngt sein. Die Pflanze, die je nach Art bis zu 18 Meter hoch werden kann, muss immer auf höchstens 3 Meter zurückgeschnitten werden. Da sie empfindlich auf Wind und Sonne reagiert, werden schirmartige Schutzbäume dazwischen gepflanzt, die Coffee-Mamas. Die Ernte der Kaffeekirschen findet 8 bis 12 Monate nach der ersten Blüte statt und erstreckt sich über mehrere Monate. Bei billigen Sorten streift man die Kirschen eines Zweiges mit der Hand auf einmal ab, halbreife wie reife. Bei Spitzensorten jedoch werden die reifen Früchte einzeln gepflückt. So anspruchsvoll die Kaffeepflanze ist, so ergiebig ist sie aber auch. In gut geführten Plantagen kann sie 40 Jahre lang abgeerntet werden. Und neben den Bohnen lässt sich an ihr praktisch alles verwerten. Das Holz für Kunstschnitzereien, die Blätter für die Bereitung eines Tees, das Fruchtfleisch zur Herstellung von Likör und der Rest als Dünge- und Brennmaterial. Wird Wasser mit dem zarten Mehle gebrannter Bohnen angemacht, dann wird der leckerhaften Kehle die größte Wollust beigebracht. Alsdann kann der Geschmack sich laben und der Geruch Erquickung haben. Geschmack und Geruch, das, was den Kaffee ausmacht, sein Aroma. Die rote Kirsche hat noch nichts davon. Bis zu der dunkelbraunen, duftenden Kaffeebohne, wie wir sie kennen, ist es noch ein weiter Weg. Als erstes müssen die Kerne von ihrer Hülle, von Haut und Fruchtfleisch befreit werden. Das kann auf zweierlei Weise geschehen, trocken oder nass. Die trockene Aufbereitung ist einfacher und billiger und wird bei Massenware angewandt. Die Kaffeekirschen werden in der Sonne ausgebreitet, bis das Fruchtfleisch eingetrocknet ist. Die nasse Methode bleibt Spitzenprodukten vorbehalten. In Maschinen wird das frische Fruchtfleisch von den Kernen abgelöst, die anschließend unter Heißluft getrocknet werden. Maschinell entschält und poliert liegt endlich der Rohkaffee in Form grau-grünlicher Bohnen vor uns. Er wird nun noch durch ein Gebläse und Siebe nach Größen sortiert und in Säcke verpackt. In dieser Form wird der Rohkaffee in alle Welt exportiert. So kommt er auch zu uns. Aroma hat er noch immer nicht. Das bekommt er erst beim Rösten. Der Röstmeister stellt die Mischungen so zusammen, wie sie dem Geschmack des jeweiligen Landes entsprechen. Eine Kunst, die ein hohes Geschmacksempfinden und jahrelange Erfahrung erfordert. Erst als Mischung kommen die grünen Kaffeebohnen in die Röstmaschine. Bei 100 Grad Celsius nehmen sie ein fades Gelb an. Bei 150 Grad werden sie hellbraun, schwellen an und verbreiten schon einen schwachen Geruch. Zwischen 200 und 250 Grad ist ihr endgültiger Röstzustand erreicht. Die Bohnen haben jetzt das Doppelte ihres ursprünglichen Volumens angenommen und besitzen nun die typische dunkelbraune Farbe und das Kaffeearoma, das wir so schätzen. Man bläst, man schlürft, man saugt und rührt, man trinkt mit Milch und auch allein. Wie jeder bei sich gut verspürt, so schluckt er diesen Nektar ein, den Gott den Sterblichen gegeben, damit sie hier vergnügter leben. Kaffee wird auf die verschiedensten Arten zubereitet. Die Abyssinier, die allerersten Kaffeetrinker, haben ihn roh zerstampft und dann gekocht. Das Rösten haben erst die Araber erfunden. Heute wird nur noch gerösteter Kaffee verwendet. 4 Zubereitungsarten haben sich durchgesetzt. Das Aufbrühen, meist mit Hilfe eines Filters. Die Espresso-Methode, bei der heißes Wasser unter Druck durch das Kaffeemehl gepresst wird. Dann das Kochen des Kaffees zusammen mit Wasser und Zucker. In wachsendem Maße wird Kaffee heute auch in löslicher Form konsumiert. Die Deutschen trinken ca. 5 Kilogramm Kaffee pro Kopf und Jahr. Sie liegen damit im Mittelfeld des internationalen Verbrauchs. Am meisten Kaffee trinkt man in Finnland, etwa 13 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Am wenigsten in Bulgarien, dort bringt man es lediglich auf magere 150 Gramm. Doch eine besondere Stellung unter den kaffeetrinkenden Ländern nimmt Österreich ein, obwohl es erst vergleichsweise spät mit dem Kaffee bekannt wurde. Wie das geschah, darüber gibt es eine authentische Geschichte aus dem Jahre 1683. Wieder einmal ist Wien von den grimmigen Türken bedroht, die, von Ungarn herkommend, die Stadt umzingelt haben. Seit fast 2 Monaten ist der Belagerungsring dicht geschlossen. Die Lage scheint diesmal aussichtslos. Hilfe von außen muss herbeigeholt werden. Die Verteidiger Wiens wollen Herzog Karl von Lothringen, dem Oberbefehlshaber des heranrückenden Entsatzheeres, eine dringende Nachricht zukommen lassen, um ihn zur Eile anzutreiben. Keine Zeit mehr verlieren, ja, keine Zeit mehr verlieren. Boten werden gesucht. Einer von ihnen ist ein gewisser Kolschitzki, ein Einwanderer aus Polen. Kolschitzki ist mutig, er ist gewitzt. Er kennt sich aus in den Gebräuchen der Feinde und, Er spricht ihre Sprache. Als einer der Iren verkleidet, schleicht er sich durch die türkischen Lager und erreicht glücklich den Herzog. Der beschleunigt sofort den Vormarsch. Die Türken werden in die Flucht geschlagen. Die Gefahr für Wien ist noch einmal abgewendet. Als Dank für seine mutige Tat verleiht man Kolschitzki das Bürgerrecht. Außerdem überlässt man ihm die Säcke voll schwarzer Bohnen, die die Türken zurückgelassen haben. Die Wiener können sowieso nichts damit anfangen. Kolschitzki aber. Er eröffnet mit seinem Schatz ein Kaffeehaus. Das Kaffeehaus zur blauen Flasche. Von dem Duft des türkischen Kaffees angelockt, kommen die Wiener. Aber der bittere Geschmack der dicklich schwarzen Pampe sagt ihnen nicht zu. Kolschitzki wäre aber nicht Kolschitzki, wenn er es dabei bewenden ließe. Er kocht den Kaffee eben nicht mehr auf türkische Art. Er brüht ihn auf, gießt ihn durch ein Sieb, nimmt ihm die Bitternis mit der Süße des Honigs und verleiht ihm zusätzlich sanften Geschmack mit einigen Löffeln dicksahniger Milch. Kurz, er erfindet den Kaffee-Melange. Den Wienern schon besser. Aber so richtig überzeugt sind sie immer noch nicht. Da macht Kolschitzki noch eine Erfindung. Er lässt seinen Gästen mit dem Kaffee ein köstliches Hefegebäck reichen, zu dessen Hörnchenform ihn das Wahrzeichen der Türken, der Halbmond, inspiriert hat, das Kipferl. Und nun haben die naschhaften Wiener gegen den Kameltrank nichts mehr einzuwenden. Sie machen ihn zu ihrem Lieblingsgetränk. Die Leidenschaft der Wiener für den Kaffee ist bis heute ungebrochen. Im Laufe der Zeit haben sie immer neue Abwandlungen erfunden. Da gibt es den konzentrierten Mokka oder den schwarzen, den man groß, klein, gestreckt haben kann. Den Kapuziner, der mit etwas geriebener Schokolade oder Kakao verfeinert ist. Die Kaisermelange, ein schwarzer mit Eidotter. Kaffee mit einem Schuss Rum, ein sogenannter gespritzter, türkischer, Natur oder passiert mit und ohne Zucker. Fiaker, Einspänner, Brauner und. Der Kaffee ist ein freundlich Zeichen, ein Stifter von Vertraulichkeit. Er weiß, die Feinde zu vergleichen, erweckt die Liebe, hebt den Streit und hilft uns, die Gesellschaftspflichten gar wohlanständig zu verrichten. Das neue Getränk schuf neue Formen der Geselligkeit. Mit dem Kaffee kam das Kaffeehaus. Das älteste in Europa wurde bereits 1624 in Venedig eröffnet. In den folgenden zwei Jahrhunderten schossen sie in allen größeren Städten wie Pilze aus dem Boden. Im Kaffeehaus konnten Meinungen öffentlich ausgetauscht werden, hier trafen Menschen der unterschiedlichsten sozialen Herkunft aufeinander. Der französische Philosoph Montesquieu schwärmte: Es ist ein Vorzug des Kaffeehauses, dass man den ganzen Tag und ebenso des Nachts unter Leuten aus allen Klassen sitzen kann. Nicht zufällig nahmen viele politische Bewegungen in Kaffeehäusern ihren Ausgang. Wie zum Beispiel im Pariser Café de Foix, in dem 1789 zum Sturm auf die Bastille aufgerufen wurde und in dem man später die Proklamation der Menschenrechte vorbereitet hat. Es gab auch literarische Häuser wie das Café Kramer in Wien, dessen Besitzer als erster die Idee hatte, Zeitungen auszulegen. Nachdem der Kaffee durch die Kaffeehäuser publik gemacht worden war, hielt er auch Einzug in die Haushaltungen. Es entstanden die sogenannten Salons, gesellige Zusammenkünfte, auf denen beim Kaffee die politischen, geistigen und künstlerischen Entwicklungen der Zeit diskutiert wurden. Und hieran konnten nun zum ersten Mal die Frauen teilhaben. Der Kaffee verhalf ihnen also zu einem Stückchen Gleichberechtigung. Vielleicht entwickelten die Frauen aus diesem Grund eine besondere Neigung zum Kaffee. Im 18. Jahrhundert jedenfalls schufen sie die Sitte, ihn ganz unter sich zu genießen, beim Kaffeekränzchen. Das wurde damals so beschrieben. Kaffeekränzchen ist eine tägliche oder wöchentliche Zusammenkunft und Versammlung einiger vertrauter Frauenzimmer zu intimer Unterhaltung, welche nach der Reihe herumgeht, wobei sie sich mit Kaffee betrinken. Das gibt es auch heute noch. Nur heißt es nicht mehr Kaffeekränzchen, sondern schlicht Kaffeeklatsch. Es sind doch nicht immer nur Frauenzimmer daran beteiligt. Und der Salon muss es ebenfalls nicht sein. Die Küche, der Campingplatz, eine Ecke im Büro während der Mittagspause tun es auch. Aber der Sinn dieser Zusammenkunft bei einer Tasse Kaffee ist immer noch der gleiche. Ein bisschen Entspannung, Austausch von Meinungen, Erfahrungen, Neuigkeiten und, nun ja, eben auch Klatsch. Der Kaffee schärft die stumpfen Sinne, erweckt den Geist, verkürzt die Nacht und treibt den trägen Schlaf von hinnen, wenn man bei klugen Büchern wacht. Drum haben seiner die Poeten weit mehr noch als des Weins vonnöten. Ein Paradebeispiel für den kaffeetrinkenden Poeten war Honoré de Balzac. Er soll bis zu 50 Tassen am Tag getrunken haben. Über die Wirkung seines Lieblingsgetränks sagte er: Kaum hat man den Kaffee getrunken, da beginnt sich alles zu regen. Die Gedanken kommen herangefegt wie die Bataillone der großen Armeen auf dem Schlachtfeld. Ob solche Gedankenstürme allein dem Kaffee zuzuschreiben sind? Wohl kaum. Nicht jeder, der viel Kaffee trinkt, ist gleich ein Balzac oder Goethe. Apropos Goethe, auch er schätzte den Kaffee. Und indirekt ist er für eine wichtige Entdeckung verantwortlich. Er war es nämlich, der dem Chemiker Friedrich Ferdinand Runge einige Kaffeebohnen schenkte. Als Wissenschaftler war der jedoch weniger an ihrem Genuss, sondern mehr an ihrer chemischen Zusammensetzung interessiert. Und so entdeckte er das Alkaloid Trimethylxanthin, allgemein als Koffein bekannt. Wie riecht der Dunst, der sich erhebet, wenn man die Bohnen brennt und rührt? Wird man nicht gleichsam neu belebet, wenn man sein flüchtig Salz verspürt, das kitzelnd in die Nase dringet und angenehme Reizung bringet? Die angenehme Reizung des Kaffees beruht auf dem Koffein. Sein Anteil schwankt, je nach Sorte, zwischen 0,8 und 2,5%. Tee enthält etwa doppelt so viel Koffein, nur ist es im Kaffee anders gebunden. Es ist schneller löslich und baut sich im Körper auch schneller wieder ab. Das Koffein regt das zentrale Nervensystem an, erweitert die Gefäße und bewirkt damit eine bessere Durchblutung. In Maßen genossen beseitigt es die Müdigkeit und steigert die Leistung. In größeren Mengen kann es zu Unruhe, Schlaflosigkeit und Schweißausbrüchen führen. Für gesunde Menschen hat der normale Kaffeekonsum keine schädigende Wirkung. Was gutem Wein nur beizulegen, Geruch, Geschmack und Farbenschein, dies ist im Kaffee auch zugegen, doch übertrifft er noch den Wein, dieweil er mehr als jener nützet und weniger das Blut erhitzet. Dass der Genuss von Kaffee Gutes bewirken kann, zeigt eine Äußerung aus dem Jahre 1660. Es ist erwiesen, dass Kaffee die Völker nüchtern macht. Während Handwerker und Kaufmannsgehilfen früher Bier und Wein als Morgentrunk genossen, sich dadurch einen dumpfen Kopf holten und zu ernsthaften Geschäften unfähig wurden, haben sie sich jetzt an diesen wachhaltenden, bürgerlichen Trank gewöhnt. In der Tat spielte Alkohol in der Ernährung der Völker im 17. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Das Bierbrauen gehörte wie das Brotbacken und Schlachten zur Hauswirtschaft. Bier oder Biersuppe bildeten das Frühstücksgetränk, sogar für die Kinder. Eine allgemeine Trunksucht, besonders in England, war die Folge. Die Verbreitung des Kaffees jedoch hat dazu beigetragen, diese Massentrunksucht einzudämmen. Von solcher Kraft, von solcher Güte ist nun der Kaffee insgemein, denn er verdünnet das Geblüte und macht es frei von Zipperlein. Er hilft der Krankheit widerstreben, damit wir desto länger leben. Ob Kaffee gesund oder ungesund ist, darüber gab es immer schon sehr unterschiedliche Meinungen. Die südfranzösischen Weinbauern zum Beispiel tobten gegen den Kaffee, weil er den Weinkonsum verringerte. Für sie gab ein Dr. Colomb, der sich 1679 um Aufnahme in das Marseiller Ärztekollegium bewarb, folgendes Gutachten ab. Die verbrannten Teile des Kaffees, haben sie sich einmal im ganzen Blut verteilt, ziehen dessen wässrige Feuchtigkeit aus allen Körperteilen. Dann greifen sie das Gehirn an. Durch die Schärfe und Trockenheit eines bereits völlig verbrannten Blutes ermangeln alle Körperteile so sehr der Säfte, dass der Körper schließlich grauenhaft abmagert. So muss man notwendigerweise zu dem Schluss kommen, dass der Kaffee den meisten Einwohnern von Marseille schadet. Müßig hinzuzufügen, dass diese Ausführungen genau dem entsprachen, was die besorgten Weinbauern hören wollten. Dr. Colomb erhielt seine Zulassung. Ein Befürworter des Kaffees war dagegen der Kadi Hadjibun aus Medina. Er wusste, dass zufriedene Untertanen leichter regierbar sind und riet ihnen: O ihr Menschen mit gesundem Verstand, trinkt den Kaffee und bekümmert euch nicht um die Verleumder, die ihn durch freche Lügen schmähen. Trinkt ihn, genießt ihn reichlich, denn in seinem Duft verfliegen die Sorgen und in seinem Feuer verbrennen die trüben Gedanken des Alltags. Einer, der die Diskussion für oder gegen den Kaffee endlich satt hatte, war König Gustav III., der vor 200 Jahren in Schweden regierte. Zwei Mörder standen vor Gericht. Wie nicht anders zu erwarten, wurden sie zum Tode verurteilt. Doch König Gustav entschied anders. Er wollte an ihnen ein besonders schreckliches Exempel statuieren. Der eine sollte täglich eine große Menge Kaffee trinken, der andere Tee. Ein Ärztekollegium hatte das für die Menschheit so wichtige Experiment zu überwachen. Niemand, auch nicht die Befürworter dieser Getränke, zweifelte daran, dass es mit den beiden Übeltätern ein rasches Ende nehmen würde. Jahre vergingen. Von den Ärzten starb einer nach dem anderen. Die Richter ebenfalls. Der König wurde auf einem Maskenball ermordet. Die beiden Verurteilten aber tranken weiterhin befehlsgemäß täglich viele Tassen der schrecklichen Gifte und wurden beide steinalt. Wer will den Kaffee nun verwerfen und nicht vielmehr den Federkiel zu dessen Lobe fleißig schärfen? Wer lässt nun nicht sein Saitenspiel zu dessen wohlverdienten Ehren in wohlgestimmten Tönen hören? Wiewohl der Kaffee jedem schmecket, dies Labsal gegen den Verdruss ward mancher davon abgeschrecket, verzichtete auf den Genuss, weil Obrigkeit dank ihrer Kraft den Trank gesetzlich abgeschafft. Es kam im Laufe der Geschichte immer wieder vor, dass von Staats wegen der Kaffeegenuss verboten wurde. Karl II. Von England zum Beispiel ließ 1675 alle Kaffeehäuser verbieten, weil er sie für Keimzellen des Aufruhrs hielt. Zu Recht. Friedrich, Landgraf zu Hessen, untersagte 1766 seinen Untertanen das Kaffeetrinken, weil dadurch zu viel Geld ins Ausland abfloss. Damit das Verbot auch ja eingehalten wurde, musste jegliches Kaffeegeschirr zerschlagen werden. Das galt allerdings nur für die gemeinen Untertanen. Und Friedrich der Große schließlich, er verbot den Kaffee zwar nicht, aber er machte das Rösten 1781 zum Staatsmonopol. Zur Überwachung seiner Anordnung setzte er Kontrolleure ein, die Kaffeeschnüffler, die überraschend in den Häusern auftauchten. Alle Verbote jedoch haben dem Kaffee nichts anhaben können. Er wurde weitergetrunken. Und wird es noch. Heute mehr denn je. Drum, lass dem Erfinder dieser Bohnen, Violen, Krokus, Rosmarin, Vergissmeinnicht und Anemonen, um seine Gruft zum Ruhme blühen. Lass Labsal, Wein und Honig fließen. Ja, lass mit Kaffee sie begießen. Der schwarze Bohnentrank, ein Stück Kulturgeschichte des Alltags.